Ein Drache für Held Hünrik. An diesem Abend feierte die Stadt Armagant das schönste Fest, das sie je gefeiert hatte. Und noch spät in der Nacht saßen Atreo und Bastian auf dem Balkon des Palastes beieinander und unterhielten sich. »Meinst du«, fragte Bastian seinen neuen Freund, »Fuchur lässt mich auch mal auf sich reiten?« »Bestimmt. Allerdings ist es nicht ganz einfach. Man muss sich erst daran gewöhnen. Ich bin auf Grau Graman geritten.« Atreo blickte ihn voll Bewunderung an. »Du hast es bei der Mutprobe zu Held Hünrik gesagt. Wie hast du den bunten Tod bezwungen?« »Ich habe Aurin.« »Ach.« Atreo sah sehr überrascht aus, aber er sagte nichts weiter. Bastian holte das Zeichen der kindlichen Kaiserin unter seinem Hemd hervor. Atreo betrachtete es eine Weile und murmelte dann, »Also trägst du jetzt den Glanz.« Sein Gesicht schien Bastian ein wenig abweisend, darum sagte er eifrig, »Willst du es dir noch einmal umhängen?« Er machte Anstalten, sich die Kette abzunehmen. »Nein!« Atreus Stimme hatte fast scharf geklungen, und Bastian hielt verdutzt inne. Atreo lächelte entschuldigend und wiederholte sanft, »Nein, Bastian, ich habe es lange genug getragen.« »Wie du willst.« Bastian drehte das Zeichen um. »Hast du die Inschrift gesehen?« »Gesehen wohl, aber ich weiß nicht, was da steht. Wir Grünhäute können Spuren lesen, aber keine Buchstaben.« Diesmal war es Bastian, der »Ach« machte. »Was sagt die Inschrift?« »Tu, was du willst«, las Bastian vor. Atreo schaute das Zeichen unverwandt an. Sein Gesicht verriet keine Gemütsbewegung und Bastian konnte nicht erraten, was er dachte. Deshalb fragte er, »Wenn du es gewusst hättest, wäre dann irgendwas für dich anders gewesen?« »Nein, ich habe getan, was ich wollte.« »Das stimmt.« Wieder schwiegen beide eine Weile. »Ich muss dich noch was fragen, Atreo«, nahm Bastian schließlich das Gespräch wieder auf. »Du hast gesagt, ich hätte anders ausgesehen, als du mich im Zauberspiegeltor gesehen hast.« »Ja, ganz anders. Du warst sehr dick und blass und hattest ganz andere Kleider an.« »Dick und blass? Bist du sicher, dass ich das war?« »Warst du es denn nicht?« »Du hast mich gesehen, das weiß ich, aber ich war immer so wie jetzt.« »Wirklich? Ich müsste mich doch erinnern.« »Ja«, sagte Atreo und sah ihn nachdenklich an, »das müsstest du.« Als Bastian später in seinem Bett lag, ging ihm das Gespräch mit Atreo nicht aus dem Sinn. Irgendwie kam es ihm so vor, als ob sein Sieg über Held Hünrik und sogar sein Aufenthalt bei Grau Graman auf Atreo weniger Eindruck machte, seit er wusste, dass Bastian den Glanz trug. Vielleicht dachte er, dass es unter diesen Umständen nichts Besonderes gewesen war. Aber Bastian wollte Atreos uneingeschränkte Hochachtung gewinnen.